Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Freunde und Freundinnen, herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht, heute bei uns wieder. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, die übliche Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer ist Stefan und Stefan ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Stefan, um was geht's? Was ist dein Thema? Ja, wie soll ich sagen, das ist eigentlich alles so, was mit Trennung und Schmerz und, naja, all das mit dem so zu tun hat. Mhm. Daraus schließe ich, dass du gerade in einer Trennungsphase bist, oder? Ja, richtig. Seit Samstag. Seit Samstag. Was ist denn jetzt so besonders schlimm, dass du dich bei mir meldest? Es ist irgendwo so, dass ich weiß irgendwo im Moment überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren soll, wie ich damit klarkommen soll, weil da hängt unheimlich viel dran. Es ist nicht einfach nur eine Trennung. Also eine Trennung, die könnte ich für mich irgendwo schon akzeptieren. Was ist denn das Besondere an dieser Geschichte? Was hängt denn da so, was hängt da so unheimlich viel dran? Was ist das? Das ist mein Sohn. Der ist jetzt, also mein einer Sohn, der ist jetzt 3,5. Mhm. Und der ist von meiner Frau aus der ersten Ehe. Und die Frau ist beim Verkehrsunfall gestorben. Mhm. Und mit der jetzigen Frau habe ich dann auch ein Kind. Ja. Wie lange warst du mit der zusammen? Mit welcher? Mit der jetzigen, mit der jetzt fast Ex-Freundin oder nee, Frau. Beziehung, Frau. 2 Jahre und ein bisschen. 2 Jahre. Mit der hast du auch noch ein Kind? Ja. Also es gibt ein Kind aus der ersten Ehe, da ist deine Freundin gestorben und jetzt eins aus der zweiten Ehe. Wie alt ist das zweite Kind? Das zweite Kind ist jetzt 1,5. Mhm. Also 2 kleine Kinder. Ja. Ja. Und deine Frau hat am Samstag gesagt, sie will nicht mehr mit dir. Genau, sie will sich trennen und gut, wir sind, ich sag mal, fair zueinander, wir streiten oder was. Mhm. Warum will sie sich trennen von dir? Sie liebt mich nicht mehr. Hat sie so gesagt? Ja, definitiv. Ist das für dich jetzt eine ganz überraschende Information gewesen oder zeichnete sich das schon ab in den letzten Monaten? Ich weiß auch nicht, das kann ich schwer sagen. Es war aber schon ein ganz schöner Knall. Ne? Mhm. Nun hast du gerade gesagt, das ist nicht nur eine normale Trennung, das könnte ich schon irgendwie wegstecken oder da kann ich mit umgehen. Es geht auch noch um mein Kind oder meine Kinder. Richtig. Was genau meinst du? Es geht darum, irgendwo, also meine Frau bietet mir irgendwo an und sagt, du, komm, ich nehme den Fabian mit. Fabian ist der Junge aus der ersten Ehe von deiner verstorbenen Frau, der ist 3,5 Jahre alt. Mhm. Richtig. Ich nehme den mit und so, dass du halt deinen Job weitermachen kannst. Mhm. Was machst du vom Büro? Ich bin Lkw-Fahrer. Lkw-Fahrer. Jetzt gerade auch on Tour? Ja, on Tour. Ah ja. Mhm. Ich bin allerdings jeden Tag zu Hause. Ich fahre nur nachts. Mhm. Und wie gesagt, sie nimmt ihn mit. Ja, nun ist das ja eigentlich eine sehr nette Geste, ne? Dass sie sagt, ich nehme dein Kind aus deiner ersten Ehe in meine Obhut. Das kann bei mir aufwachsen, damit du deinen Job weiterführen kannst. Das Richtig. Ist doch eigentlich sehr, sehr toll von deiner jetzigen Frau. Aber natürlich ist es das, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen banal, aber ich habe damals am Grab meiner Verstorbenen geschworen, dass ich mein Leben lang, immer und ewig, auf den Jungen aufpassen werde und also für ihn da sein werde, immer. Ah, ich verstehe. Du bist jetzt in einem großen Konflikt. Ich weiß im Moment echt nicht, wo mir der Kopf steht. Dass du quasi das Versprechen, was du deiner Frau am Grab gegeben hast, jetzt vielleicht brichst oder dass du Angst hast, es zu brechen. Ja, ich weiß also wirklich nicht. Also verstehe ich das jetzt recht, dass du hast es ja selbst auch so in den Vordergrund gestellt, aber ich frage das trotzdem nochmal, dass das Problem des Kindes, der 3,5-jährige Junge, dass das das Hauptproblem im Moment ist, nicht wirklich die Trennung. Die Trennung ist auch schlimm. Natürlich, klar. Aber ich liebe meine Frau nach wie vor, genau wie, ich sag mal, wie am ersten Tag, kann ich sagen. Mhm. Ah. Das ist auch ein großes Problem für mich, aber das stelle ich irgendwo ein bisschen zurück, weil ja, verstehe. Mir geht's in erster Linie geht's mir um das Wohl meiner Kinder. Ja. Ne? Wärst du denn in der Lage, den Kleinen, den 3,5-Jährigen, zu erziehen alleine? Gut, das habe ich ja damals nach dem Tod auch gemacht, die erste Zeit. Das ist nicht das Problem. Du bist tagsüber zu Hause und fährst nachts. Ja. Aber dann kann man so einen kleinen Jungen, oder damals, oder noch kleine, war ja dann auch nicht nachts alleine lassen. Wie hast du das gemacht? Nö, damals war das ja auch anders. Damals war ich ja sowieso immer auf Tour. Und wie das dann eben kam, dass sie starb, da bin ich dann von heute auf morgen zu Hause geblieben, weil mich das... Und du hast erstmal gar nicht gearbeitet. Genau, weil das Jugendamt stellt an, ja, hat mich ja vor die Wahl damals gestellt und hat gesagt, Junge, du kannst entweder arbeiten und wir nehmen das Kind in der Pflegefamilie oder du arbeitest nicht und behältst dein Kind. Da war das für mich natürlich überhaupt gar keine Frage, was jetzt, ich zu tun habe. Jetzt ist es aber so, dass du arbeiten musst, um deine Finanzierung zu sichern. Ja. Nochmal die Frage, wie sollte das denn dann gehen? Du könntest den Kleinen doch nicht nachts alleine lassen, wenn du nachts unterwegs bist. Nein, dann müsste ich meinen Job wieder hinschmeißen. Das hieße, ich würde dann erstmal wieder vom Arbeitslosengeld leben oder so. Mhm. Und gut, dann könnte ich aber auch wiederum keinen Unterhalt für meine Frau und für meinen anderen Jungen zahlen. Mhm. Und das würde mich irgendwo auch unheimlich fertig machen, weil an den anderen hänge ich ja nun genauso. Mhm. Und der Junge ist ja wahrscheinlich auch jetzt so in eure neue Familie hineingewachsen. Und, ja, er sagt Mama, ne? Und akzeptiert auch deine neue Frau als... Ja, klar, er war ja noch ganz klein, wo das mit uns anfing. Also wäre es eigentlich sogar schlimm für den Kleinen, ihn da rauszureißen, von der Mutter quasi zu trennen und in ein ganz neues Umfeld zu setzen. Ja. Eigentlich schon, ne? Das wäre wahrscheinlich ganz schlimm für ihn, aber... Und du sagst so von deinen Erfahrungen und wie du das beobachtet hast, dass deine jetzige Frau den Jungen, der nicht ihr Junge ist, richtig gut behandelt, als wäre es ihr eigener Sohn. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ohne Einschränkung. Ohne Einschränkung. Mhm. Ohne irgendwas, ohne ein Wenn und Aber. Ich finde eigentlich davon, dass der Fall ziemlich klar ist. Und ich glaube, dass dieser Fall auch im Sinne deiner verstorbenen Frau so gelöst werden sollte, dass er bei der jetzigen Frau bleibt. Mhm. Und wenn du sagst, dass ihr nicht im Streit seid, ihr beiden, ne? Nein, überhaupt nicht. So, das heißt ja, dass ihr guten, regelmäßigen Kontakt habt, dass du... Wir wohnen ja noch zusammen, wir können ja nicht einfach ausziehen. Gut, aber das wird ja dann irgendwann auf eine Trennung hinauslaufen, auf eine räumliche Trennung. Auf jeden Fall, so, natürlich. Aber dennoch kannst du regelmäßig die Kinder besuchen und hast regelmäßig Kontakt zu beiden. Und der Kleine ist richtig gut versorgt und er hat einen Mutterersatz gefunden. Ja, klar. Auch wenn du das damals geschworen hast, du brichst ja dein Versprechen nicht. Das ist ja kein Verbrechen, was du jetzt begehst. Denn du sorgst ja letztendlich mit deiner Entscheidung weiter dafür, dass der Junge in guten Händen bleibt und dass es ihm gut geht. Und du sorgst indirekt ja dann für ihn. Ja gut, ich habe natürlich aber auch Angst, dass er, ich sag mal, ausflippt. Ne? Also ich kenne das, wo ich noch im Fernverkehr war, wenn ich nicht da war. Mhm. Dann war er unheimlich schwierig. Er ist ein unheimliches Papa-Kind, weil ich ja nun die erste Zeit auch nur mit ihm allein war. Und das ist also... Ja, das ist für meine Frau sagt schon, das ist ganz schlimm, wenn ich nicht da bin. Also wenn ich länger nicht da bin, dann generell, generell ist das ja immer schlimm für Kinder, wenn die Eltern sich trennen. Und in deinem Fall ist es noch schwieriger, noch schlimmer. Aber ihn ganz rauszureißen, finde ich, was jetzt meine persönliche, meine private, subjektive Meinung ist, ich finde es eine gute Entscheidung, wenn er bei deiner Frau bleibt und ihr ein so gutes Verhältnis wie möglich pflegt, ein gutes freundschaftliches Verhältnis wie möglich pflegt. Naja, ist natürlich auch schwer. Ich meine, klar, das machen wir. Das müsst ihr schon wegen der Kinder, da müsst ihr euch da wirklich disziplinieren, dass ihr das schafft. Ne? Ja, natürlich im Moment ist klar, ich kann gar nicht sagen, ich leide wie ein Hund im Moment. Ja. Also ich hänge an meine Frau unheimlich, ich hänge an die Kinder und ich würde gerne aber auch noch, dass auch noch ein Fachmann seine Meinung dazu sagt, nämlich mein Psychologe, der Johannes. Mhm. Dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt auflegst und der Johannes ruft dich vielleicht nochmal an, dann kann er dir seine Meinung auch noch sagen. Ich habe dir ja so meine spontanen Überzeugungen jetzt auch gesagt. Ich danke dir. Ja, alles Gute, Stefan. Und was ich noch sagen wollte, Spitzensendung, wie gesagt, ich höre sie jeden Abend. Ich habe zwar nie geglaubt, dass ich mal in die, ich sag mal, komme, dass ich auch mal anrufen muss und dich fragen müsste oder so, aber es ist echt... Spitze, was du machst. Und hier ist echt Psychologe verloren gegangen. Ich danke dir herzlich. Leg auf, wir rufen dich gleich an und für dich und deine Familie, wie auch immer jetzt die Regelungen aussehen, von Herzen alles Gute. Ich danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich Stefan hier. Nochmal Stefan, 25 Jahre und Yvonne 20 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Stefan, was ist dein Thema? Mein Thema ist meine Frau. Deine Frau, die Yvonne, die neben dir sitzt. Ja, genau. Ja. Inwiefern ist das dein Thema? Ist sie dein Thema? Das Thema ist das, dass unsere Tochter geboren wurde vor 7 Monaten. Mhm. Und vor 4 Monaten ging es dann los, dass sie auf einmal so Attacken gekriegt hat, wo sie dann meinte, mich beißen zu müssen, mich treten zu müssen, mich in irgendeiner Form, sage ich mal, deine Frau. Deine Frau. Ja, meine Frau. Nicht die Tochter. Nee, meine Tochter ist noch viel zu klein. Wenn die mal irgendwo hinkratzt, die kratzt mich zwar, aber das ist noch liebevoll gemeint. Wie Attacken, dich schlagen zu müssen, dich beißen zu müssen? Ja, einfach aus heiterem Himmel heraus knackt das dann, ne? Also ihr sitzt ganz entspannt beim Frühstückstisch und plötzlich springt sie auf und beißt ihr in die Waden, oder was? So ungefähr. Also es ist zum Beispiel so, dass wir auf dem Sofa sitzen und schön Fernsehen und auf einmal dreht sie sich um und klopft mir mit voller Wucht auf den Oberarm mit der Faust. Ne? Wie lange hält das an? Wie lange hält so eine Attacke an? Ach, das geht von 5 Minuten oder von einem Schlag bis hin zu einer halben Stunde, Stunde. Das ist immer ganz unterschiedlich. Bis zu einer halben Stunde, Stunde? Ja. Behämmert dich deine Frau? Ja, ja, richtig. Und du, was machst du dann? Na, ich versuche mich nach Leibeskräften da irgendwie zu wenden, in dem Sinne, dass ich ausweiche oder dass ich die Schläge irgendwie abfange, aber zurückschlagen werde ich bestimmt nicht, dafür bin ich irgendwo dann doch noch so gut erzogen. Du hältst dir die Hände fest vielleicht? Ja, das versuche ich, aber dann kommen halt die Füße oder dann versuchst du halt mir in die Hände zu beißen oder sowas. So, deine Frau ist bei dir, die Yvonne, ja. 20 Jahre alt, jetzt gib sie mir bitte mal. Ja. Ja, morgen. Guten Morgen, Yvonne. Was höre ich da von dir? Das klingt im ersten Moment ein bisschen skurril, ein bisschen witzig, aber ist wohl alles andere als witzig bei euch in der Ehe im Moment, oder? Würde ich auch so sagen, ja. Erkläre mir das. Was geht da in dir vor? Warum machst du das? Wenn ich erklären könnte, würden wir jetzt nicht telefonieren. Mhm. Dann beschreib mir, was in dir vorgeht, wenn so eine Attacke losgeht. Und während so einer Attacke, was geht in dir vor? Also wenn es losgeht, habe ich, wie gesagt, einfach nur den Druck, entweder zuzuschlagen oder zu beißen, zu kratzen, ihm irgendwie Schmerzen zuzufügen. Wirklich aus heiterem Himmel? Ja, einfach so. Das heißt, es könnte jetzt im Moment auch, während wir uns unterhalten, könnte es passieren, dass du Bock hast, ihn zu treten oder so? Nee, solange ich abgelenkt bin, geht es eigentlich. Mhm, Und wenn du das dann machst, bist du dabei Bewusstsein richtig oder ist das eher so ein Trance-Zustand? Nee, ich merke das auch richtig. Und warum unterlässt du es dann nicht? Weiß ich nicht, kann ich nicht, geht einfach nicht. Es ist ein befreiendes Gefühl auch irgendwo. Mhm. Bemühst du dich denn dann in der Situation, du bist bei vollem Bewusstsein in der Situation? Ja. Ja. Du weißt, was du tust? Ich weiß, was ich tue. Aber du hast keine Kraft und keinen Willen, das zu unterbrechen? So würde ich nennen, ja. Mhm. Bemühst du dich denn, das schon mal zu unterbrechen? Wenn er dann sagt, so, au, oder tut weh und hört aber nicht mal auf, dann versuche ich auch aufzuhören. Und manchmal klappt es dann eben auch. Dann mache ich was anderes, oder? Mhm. Nun sagte gerade dein Mann, dass das bis zu einer Stunde dauern kann, diese Attacken. Ja. Das ist ja fast unvorstellbar, wie man eine ganze, das ist ja die Hölle, wenn du die ganze Stunde da wie wild geworden durch die Wohnung rennst und auf deinen Mann eintrommelst. Ich kann es kaum glauben, eine ganze Stunde dauert das, unter Umständen. Es kann wirklich schon dauern. Es ist dann nicht durchgängig, dass ich jetzt hier also wirklich nur kratze, weiße Schlage oder so. Ja. Sondern habe ich vielleicht mal 2 Minuten Pause, dass ich dann selber ein bisschen Luft hole irgendwo. Ja, aber dann geht es schon wieder los, dass ich anfange nicht so. Und wenn es dann vorbei ist, wie fühlst du dich dann danach? Erleichtert? Ja, erleichtert. Eine Ruhe, dann habe ich jetzt mal Pause, dann geht mir gut. Entschuldigst du dich dann bei deinem Mann? Dann entschuldige ich mich auch, ja. Tut dir das leid? Es tut mir dann im Nachhinein auch leid, wenn ich merke, dass es ihm wehgetan hat oder dass ich ihn damit verletzt habe. Mhm. Nun geht das ja schon einige Monate so. Ja. Hast du nicht Angst, dass eure Ehe darunter vielleicht sogar zerbrechen könnte? Irgendwie nicht. Warum bin ich ganz ehrlich. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich liebe den Mann und ich weiß, dass er mich liebt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Nun würde der Laienpsychologe sagen, Mensch, da tut sich ja eine ganze Menge an aufgestautem... Ein aufgestauter Emotionen wird da sichtbar und macht sich Luft. Ist da Aggression gegen deinen Mann? Nee, also eigentlich nicht gegen ihn, sondern eher gegen meine Mutter. Mhm. Mhm. Und wie lange seid ihr zusammen schon? Seit Oktober 2000. Ja. Und das fing es an nach der Geburt eurer kleinen Tochter? Ja. Ja. Und du stehst vor einem Rätsel und dein Mann steht vor einem Rätsel? Genau das. Ja. Ich stehe im Moment auch vor einem Rätsel. Ivan, gib mir mal bitte den Stefan nochmal. Wir reden gleich nochmal, wir beide. Okay. Mhm. Hallöchen. Ja, Stefan. Ich habe gerade die Yvonne schon gefragt, ich weiß nicht, ob du es mitgehört hast. Teilweise. Ja, macht dich das jetzt nicht so allmählich schon sehr wütend auf deine Frau? Hast du nicht auch Aggressionen auf sie? Nee, gar nicht. Ich bin nur traurig, ich will ja irgendwo auch meine Kraft schwinden. Das kostet mich ja auch Nerven und Energie, das dann irgendwann abzufangen. Also ich würde ehrlich sagen, wenn mir das passieren würde in der Partnerschaft, wäre ich nicht traurig, da wäre ich irgendwann auch richtig sickig und würde denken, mein Gott, was ist denn da los? Nimm dich zusammen oder tu was oder versuch irgendwas zu unternehmen. Ich versuche ja auch irgendwie dann dahin zu biegen, dass was ich eine Therapie mache oder dass sie sich eine Selbsthilfegruppe sucht oder sowas. Wo findet man sowas hier dagegen? Das ist ja das Problem. Gut, da können wir euch vielleicht behilflich sein. Ich wundere mich nur, wie gelassen du damit umgehst. Ich glaube, gegen damit nicht so gelassen. Ich versuche insofern damit gelassen umzugehen, weil ich da auch irgendwo an meine Tochter denke. Denn wenn der Vater dann auf einmal weg ist, weil er die Schnauze voll hat und die Sachen packt, ist das ja auch nicht gut für ihn. Ne? Sind die Attacken bisweilen so, dass sie dich wirklich ernsthaft schon verletzt hat? Und durch das Beißen hat sie mir mal so eine kleinere Wunde zugefügt, aber das ist es ist auch nicht weh, dass sie mir jetzt also irgendwie den Arm gebrochen hat oder mir irgendwie die Fetzen von. Aber wenn solche Sachen bis zu einer Stunde dauern, wie wir es gerade gehört haben, das fordert ja schon deine Nerven sehr heraus, ne? Da besteht ja vielleicht schon mal die Gefahr, dass du dann auch irgendwie vielleicht auch zuschlägst oder so. Ich bin manches Mal sehr kurz davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich reiße mich dann wirklich immer noch zusammen, weil ich sage, ich schlage keine Frauen. Das ist einfach ein Prinzip von mir. Ja. So, ich kann es auch nicht ab, wenn andere Frauen schlagen. Da geht dann auch dazwischen. Ne? Ja. Und es ist dann wirklich... Aber da sehen wir ja... Da schreie ich sie dann auch und sage, jetzt hör aber mal auf, das tut echt weh. So, da sehen wir ja, dass das zu einem ernsthaften Problem in der Ehe werden könnte. Ne? Wenn das jetzt immer noch so weitergeht und sich steigert sogar. Ja. Deswegen bin ich auch der großen Überzeugung, dass deine Frau etwas tun muss. Ja, und bloß halt. Gib sie mir bitte nochmal, Stefan. Ja. Ja. Also Yvonne, ich habe die Sorge, wenn ihr nichts unternehmt, sprich wenn du nichts unternimmst, dass das wirklich eure Ehe gefährden könnte. Noch nimmt der Stefan das ja so hin und sehr großherzig, finde ich. Aber du musst etwas unternehmen. Du musst zu einem Psychologen gehen. Irgendwas stimmt da nicht und ihr müsst zusammen rauskriegen, was da los ist. Das ist ja nicht normal. Das hat ja seine Ursachen und die Ursachen muss ein Psychologe rauskriegen. Wärst du bereit dazu? Weiß ich nicht, ganz ehrlich. Also. Warum nicht? Warum zögerst du? Liegt ja nicht alles daran, wieder eine Harmonie in die Ehe zu kriegen? Doch schon, aber ich weiß nicht, ob mir Psychologen da helfen oder... Yvonne, ich weiß das auch nicht, aber es ist ein Versuch. Und ein Versuch müsste es doch auf jeden Fall wert sein. Wenn es nicht funktioniert, dann muss man halt über andere Wege nachdenken. Versuchen kann man es, klar, logisch, aber irgendwo habe ich auch Angst hinzugehen. Warum? Angst, über mich selbst was zu erfahren, was ich nicht hören will, oder? Naja, klar. Natürlich rumort da irgendetwas im Untergrund bei dir, was du vermutlich jetzt noch gar nicht weißt. Aber um damit klarzukommen, musst du es verstehen. Und damit du es verstehen kannst, brauchst du die Hilfe von einem Fachmann von draußen. Wenn du dem Ganzen jetzt wenn du das so laufen lässt, besteht wirklich die große Gefahr, dass der Stefan irgendwann ausrastet und das Ganze eskaliert. Wie und wohin auch immer. Ja. Pass mal auf, ich verbinde dich jetzt. Das heißt, du wirst gleich mit meinem Psychologen auch nochmal reden. Der kann dir auch nochmal ganz praktisch erklären, wie das so abgeht in so einer Therapie. Und der kann dir vor allen Dingen auch eine Adresse nennen in deiner Umgebung. Das ist, glaube ich, auch noch ein Problem für euch, sagte Stefan gerade. Wo man da am besten hingeht und wie man das überhaupt also so einfädelt. Ja. Ja? Dann legst du bitte auf, oder ihr legt auf, und der Johannes ruft euch gleich zurück. Ja. Und ich würde dir wirklich raten oder würde dir wünschen, dass du den Mut hast, da hinzugehen mal. Mach es mal. Alles Gute. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Noch ein Pärchen. Hermann, 64 Jahre alt und Ruth, 61 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Jetzt habe ich erstmal den Hermann ran. Jawohl. Hallo Hermann, um was geht's? Ich bin überhaupt kein Fan deiner Sendung. Ich kenne dich erst in der Sendung seit 6 Wochen, seitdem ich meine Ruth kenne. Ja. Ach, ihr seid ein ganz junges Paar, 6 Wochen. Ganz jung, seit 6 Wochen kennen wir uns und sind verliebt bis über beide Ohren. Wo habt ihr euch kennengelernt? Kurze Zwischenfrage noch. Ich bin der Ruth, Anfang vorigen Monat bin ich ihr abends hinten hinten aufs Auto gefahren. Ach so. Ist nicht viel passiert. Aber nicht absichtlich. Nein, nicht absichtlich. Gibt's ja auch, um so anzubandeln mit irgendjemandem. Nee, war nicht absichtlich. Nee. Hm? Ich habe geträumt und sie hat abgebremst und ich habe ihr dann das Nummernschild verbogen und dann hat sie gesagt, ach, das ist nicht schlimm und hat mich noch getröstet. Mir war das natürlich unheimlich peinlich. Mhm. Und dann... Also so fing es an, kann man sagen. Ja. Ich habe dann ich kann ja auch charmant sein, ich habe ihr dann gesagt, nee, also sie sind doch nie Jahren 41, also sprich Ruth ist 61 geworden, wir sind beides Wassermänner, ich bin Anfang des Jahres 64 geworden und wie gesagt, ich war... Gut, also jetzt habe ich so verstanden, wie es angefangen hat. Ja. Das hat ja dein oder euer Anruf einen Grund bei mir. Ja. Was ist das? Wie gesagt, wir waren beide Witwer und haben gedacht, naja, also ich seit anderthalb Jahren, ich habe gedacht, 41 Jahre warst du verheiratet und jetzt geht die Welt unter und wir waren sowas von, wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest oder vor anderthalb Jahren gesagt hättest, du gehst mal jeden Tag zum Friedhof, da hätte ich gesagt, du hast eine Macke. Mhm. Ich doch nicht. Mhm. Ich habe getrauert und war so deprimiert und so depressiv und ja, und jetzt habe ich vor 6 Wochen die Ruth kennengelernt und jetzt ist für mich alles eitel Sonnenschein. Wir beide verstehen uns, wir sind verliebt wie Teenager. Das ist ja toll. Wenn du mir das erzählt hättest, ich... Hättest du abgewunken, hättest du gesagt, erzähl mir keine Märchen. Hätte ich nie geglaubt. Ich geglaubt, dass man in meinem Alter, also sprich mit 64 Jahren, dass man sich da verknallen kann und dass wir, also wir sind so richtig rundherum glücklich. Super. Und so viel. Wir sind albern, wir lachen. Hör mal, Hermann, jetzt gib mir mal deine Angebetete. Ich geb dir mal gut, ja. Jetzt bin ich aber gespannt auf... Hallo, Tommy. Hey! Du glaubst es nicht. Hallo, Ruth. Ja. Ich grüße dich herzlich. Ich grüße dich auch. Ich bin dein Fan seit über 5 Jahren schon. Das ist sehr schön. Ich kannte dich gar nicht. Ich habe ihn direkt hingeführt. Ja. Ich habe gesagt, komm, 1 Uhr, Domian muss sein. Also ohne Domian läuft nichts, hast du da gesagt. Nee, klar. Sag mal, Ruth. Nee, doch. Dann nehmen wir dich auf. Es gibt ja Video. Wie lange warst du denn alleine vorher? 6 Jahre. 6 Jahre? Nee, 6,5. 6,5 Jahre. Und hast du auch eine lange Ehe hinter dir? Über 30 Jahre. Auch über 30 Jahre. Ja. Und ist das für dich jetzt auch so eine unglaubliche Erfahrung? Du es sagenhaft. Du selbst? Ich habe nie geglaubt, dass es sowas gibt. Du warst auch der Auffassung, die Sache ist jetzt gelaufen. Ist vorbei. Ja, ist vorbei. Ja. Ich richte mich jetzt auf das Alter. Ist vorbei, gut, mit 61. Gut, ich war damals jünger, Caro. Mhm. Aber ich habe vorhin schon erzählt, ich wurde zack, bumm, bei mir ging's rüber die Katz von 11 bis 1 Uhr nachts, da hatte man meinen Sekundentod. Mhm. Und dann hatte ich aber zu der Zeit eine Mutter zu Hause, die pflegefrei war. Mhm. Das habe ich noch ein paar Jahre durchgezogen. Ich bin gar nicht dazu gekommen, das zu verarbeiten. Mhm. So, und das ist seit einigen Jahren vorbei. Aber ich war jenseits von Gut und Böse, sag ich mal. Also innerlich war die Einrichtung da. Ich bleibe jetzt alleine. Nein, ich wollte allein bleiben. Du wolltest auch allein bleiben. Nee, ich wollte nicht mehr. Ja. Mhm. Aber da kommt dieser Held, sag ich mal. Namens Hermann. Ja, genau. Und da was passiert. Sag mal, ist das jetzt, erzählt das uns, die wir noch ein bisschen jünger sind oder sehr viel jünger sind als ihr, ist das so ein Verliebtheitsgefühl wie in jungen Jahren? So richtig, dass man radadoll ist, dass man Schmetterlinge im Bauch hat? Ich würde sagen, ja. Oder ist es sogar noch ein bisschen doller? Ich würde sagen, doller. Doller noch? Doch. Je oller, je doller, ne? Je oller, je doller. Nee, jetzt ganz im Ernst. Ja. Also es ist, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wenn mir wer sowas erzählen würde, würde ich sagen, Quatsch. Nee, es ist... Vergleicht man dann das, was du jetzt erlebt oder was ihr erlebt, mit den Beziehungen davor, mit den langjährigen Beziehungen? Nein, wir reden zwar drüber, das tun wir, aber es ist anders. Mhm. Du hast auch kein schlechtes Gewissen deinem verstorbenen Partner gegenüber? Nein, im Gegenteil. Wir reden, er redet über seine Partnerin, ich rede über meinen. Mhm. Wir haben auch sogar die Bilder stehen im Zimmer jetzt. Also meiner steht irgendwo da, seine steht wo. Da ist überhaupt gar nichts. Heißt das, dass ihr schon zusammen wohnt? Nee, also wohnen tun wir nicht zusammen. Er kommt mal zu mir, ich bin auch schon drüben gewesen, aber... Achso, steht in deiner Wohnung steht ein Bild von seiner Ex-Frau? Nee, von meinem. Von deinen, ach so, jetzt ich verstehe jetzt. Deine, also so, aber das macht dir gar nichts aus, wenn du dann die Frau da siehst, die verstorbene Frau? Nee, das macht mir absolut gar nichts aus. Nee, absolut nicht. Nein, wir reden drüber, also er erzählt von seiner Frau, ich erzähle von meinem, also ist überhaupt kein Problem. Sind das jetzt ganz verschiedene Schuhe? Die damalige Liebe und deine Ehe und die jetzige? Oder vergleichst du und sagst, es ist eigentlich jetzt noch vielleicht intensiver als damals? Nein, ich vergleiche nicht. Vergleichen würde ich sagen, kann man nicht. Mhm. Das geht nicht. Mhm. Aber ich denke, es ist entschieden intensiver. Mhm. Wir reden, es ist jetzt ganz komisch ausgedrückt, obwohl ich über 30 Jahre verheiratet war, mit ihm kann ich quatschen wie mit einem, mit einem Krankenhund. Ja, lach nicht, so ist es. Wir konnten früher auch reden, aber mit ihm kann ich, wir können lachen wie Bekloppte, wie junge Dinger und jetzt, war nicht. Jetzt natürlich das Thema, was uns auch alle sehr interessiert. Ja. Wie ist es so mit dem Begehren, mit der Leidenschaft? Ist das auch so wie früher? Ist man so auch ganz, ganz scharf aufeinander? Mehr. Mehr noch? Ehrlich, das finde ich ja wirklich sehr, sehr, sehr beruhigend, wenn ich so ans Alter denke. Ja, also ich denke, weil da sprich ein bisschen älter. Du wirst merken, da kommt auch was. Also man ist wirklich, ich sage es mal ganz profan, man ist auch geil aufeinander. Ja. Ja. Ja, 100 Pro. Mit 64 und 61. 100 Pro. Super, super. Ja. Also ich habe noch zu meinem, wir wollten ja eigentlich gar nicht anrufen. Ich meine, er kennt dich oder kannte dich nicht. Ja. Ich kenne dich seit über 5 Jahren. Ja. Und da hat er irgendwann gesagt, Mensch, da muss ich anrufen. Ja, das finde ich auch sehr wichtig, dass ihr angerufen habt. Denn das finden alle Leute interessant und ich finde es besonders interessant. Und man spricht da ja so selten drüber, wenn etwas ältere Leute sich verlieben und wie das so abgeht. Ne? Ja, wir haben ja auch gesagt, Mensch, also wenn das wer hört, die erklären uns hier bekloppt. Aber andersrum haben wir gesagt, Mensch, wir stehen dazu. Na klar. Wie weit wohnt ihr auseinander? Es sind, wie viele Kilometer? 68, ne? So 68 Kilometer. Und wie oft seht ihr euch? Jeden Tag? Du, pass auf, er ist Samstag gekommen, ist noch hier, fährt Freitagabend oder Samstag früh weg, muss er Tochter besuchen und was weiß ich. Also ihr seid und dann denke ich, ganzer Abend ist er wieder hier. Ist er wieder da, also ihr seid im Prinzip rund um die Uhr zusammen. Ja, würde ich sagen. Was machen denn so junge Verliebte im Alter von 64 und 61 Jahren? Außer kuscheln und sowas. Soll er dir erzählen? Okay, dann gib mir nochmal ruhig. Ich will wissen, was junge Verliebte den ganzen Tag über miteinander machen. Ja, Hermann, ich bin ganz gespannt. Also, die Kuschelnummer hatten wir schon, die hatten wir schon. Das ist schon klar. Ja. Aber was macht ihr sonst so? Wir halten Händchen, wir gehen in die Stadt, dann kommt eine Freundin vorbei und die erwischt uns dann auch, wenn wir noch ein bisschen außer Atem sind. So. Und ich brauche nicht deutlicher werden. Wie ist es so mit Kino oder Theater? Ist das auch so? Ist geplant und haben wir vor und wir schmieden auch Pläne jetzt, im August wollen wir in Urlaub fahren haben wir alles vor und ich bin so froh, dass ich von ihrem Sohn auch, die Ruth hat einen 24-jährigen Sohn und der war erst sehr skeptisch, wie sie ihm erzählt hat. Mhm. Also wir haben uns ja erst nach dem Crash, den wir hatten, haben wir uns eine Woche nächtelang durchtelefoniert. Mhm. Nur die Zeit Domian, die hat sie dann immer ausgespart. Dann ging aber auch nachts um 2 dann das Telefon bei mir. Ja. Und dann, wie gesagt, wie ich dann hier war und wie der Sohn mich dann gesehen hat. Und dann hat er gesagt, ach Mama, der scheint ganz in Ordnung zu sein. Ist es denn in deiner Familie auch so, dass die Ruth in deiner Familie auch akzeptiert ist? Ich habe 3 Töchter. Mhm. Und die 3 Töchter, die... Denen habe ich das gesagt, mit ein bisschen flauem Magen. Mhm, und weil das ist ja erst, mit meiner Frau ist ja erst 1,5 Jahre her. Mhm. Und sie haben dann gesagt, schön für dich, Papa, dass du jemand hast. Und die sehen das ja auch. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Mhm. Ich sah vor 6 Wochen, ich bin 1,80 lang oder groß, wie du willst, ich hatte 76 Kilo. Mhm. Und das sagte die Ruth, also ich sag immer, sie hat nur einen Fehler, sie kocht viel zu gut. Mhm, jetzt inzwischen bin ich bei 82 Kilo. Also im Klartext, die Töchter sind auch damit einverstanden. Sie haben gesagt, schön für dich, nur die sind ein bisschen distanzierter wie der Sohn von der Ruth. Ah ja, na das wird sich ja vielleicht die, auch... Die fragen nicht und die akzeptieren ja. Das, aber... die Zeit wird es vielleicht auch bringen, dass die Mädels besser... Natürlich, da verlieren wir auch gar nichts. Herrmann. Und das muss die Zeit mit sich bringen. Jetzt und so. Wünsche ich meinen beiden Turteltauben. Ja. Herrmann 64 und Ruth 61. Wirklich, alles Glück dieser Welt. Und genießt es jetzt, dass ihr euch gefunden habt. Das tun wir. Und lebt es wirklich nach Strich und Faden aus und macht euch eine richtig tolle Zeit. Eine Bitte habe ich noch, Jürgen. Die Ruth ist so ein Fan von dir. Ja. Würdest du ihr bitte ein Autogramm schicken? Machen wir. Wir rufen euch nochmal gleich an wegen der Adresse. Soll ich jetzt auflegen? Du legst bitte jetzt auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay. Alles Gute euch beiden. Vielen Dank. Viel Glück. Jo, tschüss. 1.30 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 14 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Und morgen haben wir wieder eine Themennacht und da heißt das Thema, das mache ich nur heimlich. Ja, da bin ich gespannt, was ihr mir erzählt. Was macht ihr nur heimlich? Wirklich heimlich, ganz strikt heimlich. Das ist das Thema morgen. So, dann noch eine Rückmeldung zu gestern und zwar von Wolfgang. Und Wolfgang hat mir geschrieben, hallo Domian, ich finde es schade, dass du das Problem vom zu braven Martin gestern mit den Mädels lächerlich findest. Ich bin etwas älter und habe schon oft die gleiche Erfahrung gemacht. Wenn man nett zu den Mädels ist, wird man nur verarscht und als Weichei bezeichnet. Wollen sie sich aber mal ausheulen, ist man wieder gut genug. Ist man jedoch ein Riesenarschloch, laufen sie einem hinterher. Mit der Zeit machte ich das ziemlich fertig und depressiv. Diese Erfahrung habe ich übrigens nicht nur alleine gemacht, sondern auch viele Kumpels von mir. Und auf Dauer macht einen das ganz schön mürbe. Nachsatz oder eine Rückmeldung zur gestrigen Sendung. Jetzt haben wir wieder ein Pärchen. Mann, das ist heute eine Pärchennacht. Steffen, 28 Jahre und Claudi, 32 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo Steffen. Grüß dich. Was ist euer Thema oder dein Thema? Thema oder Problem ist im Prinzip, dass die Claudi und ich letztes Jahr im Oktober uns kennengelernt haben in Frankfurt und uns eigentlich von der ersten Sekunde an perfekt verstanden haben. Genau wie die Autocrash-Nummer von vorhin. Wie wer? Wie die Autocrash-Nummer gerade von vorhin. Autocrash? Was ist das? Autocrash-Nummer, die sind so ineinander gefallen. Hast du vielleicht nicht mitbekommen? Nee, weil wir waren in der Warteschleife. Ja. Auf jeden Fall, es geht um Folgendes. Ja. Claudia und ich verstehen uns blind. Mhm. Wir fühlen dasselbe, wir lachen über dieselben Sachen, wir machen alles zusammen im Prinzip und haben in der damaligen Nacht im Oktober 2001 miteinander geschlafen. In der ersten Nacht schon? Ja. Mhm. Und haben seitdem nicht mehr miteinander geschlafen, sind aber im Prinzip immer enger zusammengewachsen. Mhm. Und die Leute in unserem Umfeld verstehen einfach diese Situation nicht und versuchen einfach, uns voneinander zu trennen. Also, weil, ja. Weil sie einfach den Sinn in unserer Beziehung nicht sehen. Sie verstehen uns gar nicht. Ja, also ich verstehe es auch nicht, aber ich will beileibe euch nicht voneinander trennen, sondern bin jetzt ganz gespannt darauf, was dahinter steckt. Also lass mich nochmal kurz fragen, wie ihr euch kennengelernt habt. Wir haben uns folgendermaßen kennengelernt. Die Claudi war essen mit einer Freundin und ich war mit meiner damaligen Ex-Freundin auch in dem gleichen Restaurant oder Café. Ja. Und nach einigem Hin und Her sind wir halt ins Gespräch gekommen und haben uns sofort irgendwie total gut verstanden. Das ist ein Ding. Und gleich an diesem Abend habt ihr auch miteinander geschlafen? Ja. Und seitdem, das war im Oktober letzten Jahres, habt ihr nicht mehr miteinander geschlafen? Nein. Jetzt gibt es mir immer die Claudia eben. Die Claudi. Sekunde. Ja. Ja, hallo. Hallo Claudi. Hallo. Ich grüße dich herzlich. Also die Vorgeschichte haben wir jetzt gehört. Mhm. Warum schlaft ihr nicht miteinander? Warum fragt das jeder mich? Warum wir nicht miteinander schlafen? Das hat sich jetzt... Das fragen immer alle mich. Nein, das war jetzt rein dramaturgisch, weil ich dachte, ich musste sie mal rannehmen. Das ist unglaublich. Immer soll ich diese Frage beantworten. Nein, das hat ja wirklich halt keinen großen Hintergrund, Claudi. Egal, ich frage dich trotzdem, warum nicht? Ich frage ihn gleich auch noch. Frag ihn. Okay, dann nehm ich ihn erstmal ran. Ja, frag ihn. Ich bin genauso gespannt wie du. Okay. Also Steffen, hallo? Ich wollte jetzt einen geschickten Break machen, eine Unterbrechung machen und die Claudia annehmen. Also, woran liegt es? Ich weiß es nicht genau. Ich denke, das ist eine schwere Frage und das ist jetzt auch, die Claudi hat das jetzt sehr gut eingeleitet. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich denke für mich, wenn ich jetzt weiterhin mit ihr schlafen würde und hin und her, hätten wir eine richtige Beziehung und also dann ist es für mich das Problem, ihr vielleicht zu sagen, nein, heute kann ich nicht oder an dem Tag und an dem Tag will ich dich nicht sehen. Verantwortung. Und genau, die Claudia hat gerade eben das Richtige gesagt. Verantwortung. Vielleicht ist Verantwortung. Das heißt, ganz so. Diese ganze seltsame Situation geht von dir aus und nicht von der Claudi. Nein, das geht auch von beiden vielleicht aus. Also ich weiß es nicht. Also du hältst dich zurück mit der Sexualität. Nein, so würde ich nicht sagen. Ja, also so ist es aber. Jetzt, ja. Es ist doch so gelaufen die letzten Monate. Okay, ich hätte vielleicht auch manchmal Lust gehabt, mit dir zu schlafen, aber ja, ich habe ja es halt nie drauf ankommen lassen. Ja, und du hast es ja auch gerade begründet, so ein bisschen begründet, warum du es nicht tust. Aber ich glaube nicht, dass das eigentlich der Grund ist. Ich weiß es eigentlich noch gar nicht so genau. Wir machen mal jetzt so einen schnellen Wechsel hin und her. Wir können auch gleich wieder, gib mir mal die Claudi wieder. Ja, Sekunde. Mhm. Ja. Also Claudia, jetzt habe ich seine Begründung gerade gehört. Jetzt aber siehst du es genauso oder würdest du gerne mit ihm schlafen? Das würde ich schon gerne, aber ich lasse ihn halt in Ruhe. Du kannst niemanden zu seinem Glück zwingen. Ja. Jetzt verstehe ich auch deine Reaktion, weil das eigentlich von ihm ausgeht, ne? Ja, schon ein bisschen. Dieses Gebremstsein. Und dann ist es ziemlich blöd. Aber mittlerweile kann ich mich auch da hineindenken, weil ich mittlerweile auch gar nicht mehr weiß, ob das wirklich wichtig ist. Am Anfang habe ich das gedacht, das wäre vielleicht wichtig, weil was du nicht haben kannst, das willst du halt haben. Gut, und umso mehr er mir klar gemacht hat, dass es ihm einfach um das Menschliche geht, was wir Frauen uns ja immer wünschen, dass dir das jemand entgegenbringt als Kerl. Auf einmal war das dann so. Gut, alles in Ehren. Alles in Ehren. Aber dennoch, macht es dich nicht allmählich ein bisschen mürbe? Es hat mich mürbe gemacht und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich über den Punkt hinweg bin. Weil ich mittlerweile einfach das Gefühl habe, dass es wirklich viel, viel wichtiger Dinge gibt und dass klar, aber deswegen, dem gut, ganz na, klar, ja, natürlich. Entgegengebracht ja, wird. Natürlich gibt es viele andere wichtige. Was so viel kaputt macht. Ja, na klar, lass mich mal sagen, natürlich gibt es viele, viele andere wichtige Dinge, aber warum soll man denn dieses, was ja auch zu einer guten Beziehung dazugehört, ausfragen? Eine wunderschöne Sache, aber ich denke, dass es macht mir mittlerweile nicht mehr wirklich was aus, da bin ich ganz ehrlich. Ja, aber du bist auch nicht glücklich mit der Situation. Du bist aber auch nicht glücklich mit der Situation, oder? Das kann ich kann nicht sagen, dass ich nicht glücklich bin mit der Situation. Das kann ich nicht sagen, weil die Bereicherung durch ihn als Mensch und das, was wir erleben, ist gut, so aber, viel. Gut, aber du könntest ihn. Wir reden immer so ein bisschen parallel, ne? Wir müssen mal ein bisschen bremsen. Es wäre viel schöner, wenn beides da wäre. Das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Ja, aber wenn du etwas anderes in dem Sinne wirklich so drastisch vermisst, weißt du, solange es nicht gleichwertig ist oder es überwiegt, ist es nicht dramatisch oder gefährlich für eine Beziehung. So, jetzt gib mir mal den Steffen nochmal, Claudia. Ja. Ja. Also Steffen, ich höre schon, dass wenn du dich anders verhalten würdest, wird die Claudi schon darauf einsteigen. Ne? Das habe ich jetzt schon so verstanden. Die arrangiert sich damit und die findet es auch ganz toll und ich kann dich nicht nachvollziehen. Also ist das wirklich irgendeine seltsame Angst? Das Wort war schon, und der Begriff ist gerade schon gut gefallen, eine Verpflichtung, eine Verantwortung einzugehen. Ja, aber du bist hier jetzt auch eingegangen. Meinst du, die Verantwortung wird größer in dem Moment, in dem du mit der Frau schläfst? Die Verantwortung wächst in dem Moment, wo du einen Menschen an dich bindest, emotional. Ja, aber ich denke, dass die Bindung, die wir haben, nicht noch stärker wird oder anders wird, wenn wir miteinander schlafen würden. Warum soll man denn etwas aussparen, was beiden eigentlich gut gefällt? Das kann doch nur eine zusätzliche Bereicherung sein. Ja, aber es gibt so viele Sachen, die wir zusammen machen. Also wir fahren jetzt beispielsweise jetzt im Mai in den Urlaub zusammen. Mhm. Und ja, das sind alles so ganz, ganz, da gibt's noch tausend andere Sachen. Steffen, das glaube ich. Nein, das glaube ich dir alles. Aber ich sage ja nicht, dass ihr das unterlassen sollt. Warum bereicherst du euer Leben nicht noch zusätzlich mit der Erotik, wo ihr eigentlich beide Spaß dran habt? Sicherlich, da hat ganz gewiss jeder Mensch dran Spaß, aber wir haben irgendwann mal einen Break gehabt und da haben wir uns ziemlich gezofft und hin und her und dann habe ich mit einer anderen Frau geschlafen, sie mit einem anderen Mann und dann haben wir für uns, so sehe ich das jetzt zumindest, gesagt, also pass auf, wir sind in unserer Beziehung so gleich und auf so einer gleichen Wellenlänge. Wir müssen nicht miteinander schlafen. Nein, ihr könntet das doch vertiefen, weißt du? Ja, gut, wir reden im Kreis. Also ich würde sagen, ja, genau, aber wir, also was uns einfach irritiert, ist einfach nur die Tatsache, wenn uns wildfremde Menschen sehen, sagen die, wie lange seid ihr schon zusammen? Ihr seid ja super verheiratet und ihr macht alles gleich, ihr seid absolut gleiche Menschen. Ja, genau, ihr seid perfekt. Ist ja alles in Ordnung. Und warum wollen sie das immer trennen? Ist ja alles in Ordnung. Das ist doch Wie warst du denn früher drauf? Hast du schon Beziehungen gehabt, die ähnlich gelaufen sind? Nein, das noch nicht. Was machst du mit deinen sexuellen Bedürfnissen? Wo bleiben die? Ja, also ich habe jetzt auch schon mit anderen Frauen geschlafen. Achso, während du mit Claudi zusammen bist? Ja, das war zweimal, aber das weiß sie auch. Ja. Ja. Also das Bedürfnis ist da. Es ist schon da, aber ich meine, gut, da kann man ja, also das ist jetzt mir jetzt auch peinlich, das hören ja auch dann tausende von Leuten. Ja, gut, aber das ist natürlich ein Thema, ne? Was einmal. Nein, aber es geht einfach, uns ging es jetzt einfach nicht darum, dass wir jetzt sagen, pass auf, wir brauchen jetzt jemanden, der uns in Sachen sexueller Beziehungen berät. Sondern uns beide hat beschäftigt das schon seit vielen, vielen Wochen, weil es sind ganz, ganz viele Sachen passiert, in denen unser Umfeld beteiligt waren. Und die haben halt gesagt, wieso seid ihr zusammen? Ihr seid doch einfach total gestört. Ihr habt sie nicht alle. Nein, also Steffen, ich will dir mal sagen, wenn ihr für euch jetzt dieses Arrangement gefunden habt, dann sollte euch, und ich werde euch da auch nicht reinreden und euch da zum Sex überreden. Nein, klar. Ich habe nur ich will es nicht alles nochmal wiederholen, nur meine Bedenken geäußert, dass ich denke, das ist nicht so ganz, ganz natürlich, wenn man so zusammen ist wie ihr, dass man das ausspart und man könnte ja diesen Aspekt des menschlichen Zusammenlebens auch noch mit einbauen. Gut. Ja. Gut, wir müssen das nicht nochmal aufrollen. Wenn ihr so glücklich miteinander sein. Gut, dann macht es so. Das ist auch na kein klar. Ding. Wir müssen es so machen, weil wirklich, ich habe das noch nie in meinem Leben erlebt, dass so eine, ich sage jetzt mal wirklich, enge Verbindung gegeben hat, die mich auch so beschäftigt und die mich in gewisser Weise so beflügelt, weil es ist immer super schön. Also. Aber dann alle hoffe fragen ich, mich, warum bist du nicht mit der Claudi richtig zusammen? Ja, aber du, der muss sich ja nicht um die Leute kümmern. Das ist ja nur wie hier Unsinn. Aber du weißt selbst, also die Leute in deinem Umfeld sind ja auch wichtig. Klar, natürlich. Aber ich würde euch wirklich das gerne von meiner Seite aus bestärken. Wenn das jetzt für euch euer Weg, euer Ding ist, dann zieht es so durch. Das irritiert erstmal. Ja. Das ist aber auch normal. Da hast du ja auch Verständnis für. Natürlich. Dass man erstmal fragt, warum, wieso, was ist, läuft denn da ab? Ja. Aber wenn das jetzt euer Ding ist, dann ist es euer Ding. Punkt, basta. Vielleicht findet ihr die Sexualität in 2-3 Jahren und dann ist es auch euer Ding. Kann ja auch sein, weiß man ja nicht. Ne? So, in diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute für eure Beziehung. Ich hoffe jetzt wirklich, ganz ohne Spaß. Wir haben uns schon länger darüber unterhalten. Mhm. Und wir haben jetzt heute Abend einen Film geguckt und danach haben wir rumgezerrt. Sind wir auf deine Sendung gekommen, da habe ich zu Claudi gesagt, pass auf, wir fragen einfach mal, wenn wir durchkommen, ihn oder seine Mitarbeiter, wie auch immer, um Rat. Mhm. Was können wir machen, dass andere Leute, also auch völlig wildfremde Menschen, die uns nicht kennen, Einfach es leben, Punkt. Da müsst ihr euch doch gar nicht mit beschäftigen. Ja. Ihr lieben beiden. Gib dir nochmal die Klausel, nee, sag dir auch nochmal Tschüss. Ja, das ist lieb von dir. Mach's gut, ja. Ciao. Tschüss, Claudi. Tschüss. Ciao. Tschüss zusammen. Claudi, ein bisschen laut, ne? Mann. Kai, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Dom. Hallo, Kai. Was ist dein Thema? Ja, Trennungsprobleme. Ich habe Probleme mit der Ex-Beziehung, sag ich mal. Mhm. Es geht darum, wir hatten 1,5 Jahre eine Beziehung. Anderthalb Jahre? Ja, eine Fernbeziehung über 200 Kilometer. Und wir haben uns am Anfang wöchentlich gesehen. Ich bin mit dem Zug hingefahren jedes Mal. Wir waren halt 26 Stunden Zugfahrt und hin und zurück. Und wie viele Stunden Zugfahrt? 26. Bei 200 Kilometer? Ja, Wochenendexpress und Bimmelbahn. 26 Stunden Zugfahrt? Ja, ja. Man fährt 2 Stunden Zugfahrt bei 200 Kilometern. Ja, kein ICE. Ich war halt mit dem Wochenendticket bin ich immer hingefahren und da. Aber hin und zurück da irgendwie? Ja, ja, hin und zurück 26, ja. Boah, na okay. Ja. Und wir haben uns seit 1,5 Jahren nicht mehr gesehen. Da hatten wir uns getrennt. Auf der Tatsache, oder eher gesagt, wir hatten uns getrennt. Eigentlich gar nicht richtig getrennt. Wir haben uns so auseinandergelebt. Ich hatte die Vermutung, dass er 9 hatte. Hab 3-mal einen Detektiv auf sie angesetzt. 3-mal einen Detektiv? Ja, zur Überwachung 24-stündig. Was hast du dafür bezahlt? 1500 war das damals. Wie, pro Einsatz oder insgesamt? Nee, insgesamt. Also das war ja 500 hochgerechnet ungefähr. D-Mark noch. Genau, D-Mark, ja. Ja, kann auch 2000 gewesen sein, also 1500, 2000 ungefähr. Und bei den ersten Mal hat nichts ergeben. Und beim dritten Mal habe ich Fotos und Beweise, dass es dass er halt einen anderen neben mir hatte. Und seit der Zeit, ich bin in psychologischer Betreuung und ich war bei 3 Psychologen und die haben alle 3 zugestimmt, ich wäre nicht therapiefähig. So. Das hat aber jetzt mit der Trennung nichts zu tun, dass du nicht therapiefähig bist. Doch. Seit der Trennung. Ich lebe in so einem, es lässt sich ähnlich beschreiben wie Hassliebe. Wenn ich mit ihr Kontakt hatte, ich hatte in der Nachfolgezeit, hat sie ein paar Mal Gespräche zugelassen und seitdem blockt so, da lässt sie nichts mehr zu. Und jedes Mal, wenn ich mit ihr gesprochen habe oder mit ihr geredet, war alles perfekt, wir haben geredet, als wäre nichts. Also sie sagt, diese Trennung ist von dir ausgegangen, nachdem du gesehen hast, dass sie dann... Nein, die Trennung ist, eigentlich hat sich da umeinander gelebt, ist nie ein Schlussstrich gezogen worden bis jetzt. Aber war das denn nicht für dich ein Trennungsgrund, nachdem du rausbekommen hattest durch einen Detektiv, dass sie da noch einen anderen Mann hat? Nein, eigentlich, es war für mich kein Grund, es wäre auch kein Grund gewesen. Also, weiß sie das eigentlich, dass du einen Detektiv auf sie angesetzt hast? Nein, weiß sie gar nicht. Nee. Und ja, wie hat sich das dann so auseinandergelebt? Sie war 6 Wochen in Amerika zum Schüleraustausch. Und da kam sie wieder und nach einer Woche habe ich nichts mehr gehört, habe ich angerufen und da hat sie mir eine kurze Mail geschrieben, 3 Zeiler, dass es eigentlich keinen Sinn mehr hat über die Entfernung und auch sie sieht keinen Sinn mehr in der Beziehung. Wann war das mit dieser SMS? Das war eine Mail, das war im August. Letzten August. Letzten Jahres. Wie alt ist sie? Wie alt sie ist? 19. 19. Also das heißt ja schon, dass sie auch gespürt hat, dass da irgendwie, dass das Ding sich ausgelaufen hatte. Ja, klar. Also so, jetzt quält ihr euch seit und das heißt, du quälst dich jetzt seit August damit rum und kannst es nicht akzeptieren, dass die Sache vorbei ist. Also, bei den Gesprächen, die ihr geführt habt, hat sie da wirklich Klartext geredet und hat gesagt? Jedes Mal, wenn ich das Thema angesprochen habe, hat sie geblockt. Oder? Welches Thema? Über welches Thema habt ihr denn sonst geredet? Über das Wetter? Nein, wir haben Gespräche geführt über uns und über euch, genau. Was sagt sie denn? Welche Verbindungen, welche Gefühle hat sie zu dir noch? Also jetzt sagt sie zu, die Gefühle, ich kann das nicht einstufen. Einmal, es kommt mir vor, als würde sie noch Liebe empfinden, aber wenn ich mit ihr rede und ihre Mutter ist dran und sagt sie mir nebenbei, dass sie halbe Nacht geweint hat und so. Gut, aber sie sagt zu dir, dass da keine großartige Liebe mehr ist. Das hat sie dir schon mal gesagt? Nur in der Mail. Wenn ich so direkt darauf anspreche, sagt sie... Okay, sie hat es aber schon mal formuliert, wenn auch schriftlich, aber sie hat es dir gegenüber so formuliert. Genau. Von ihr geht keine Initiative derzeit aus, das Ganze nochmal aufzugreifen. Genau. So. Wenn, dann geht das nur von dir aus? No, ich habe aber keine Chance, an sie ranzukommen. Du hast keine Chance, an sie ranzukommen? Ja. So. Ja, ist und der Fall ja eigentlich kein Unten, ist der Fall eigentlich klar, ne? Ja, aber... Der ist völlig klar, da müssen wir gar nicht mehr reden. Das musst du ja einfach abschminken. Ich habe keine Chance, mit dir zu reden. Sie lässt. Du sollst doch gar nicht mehr mit ihr reden, die Sache ist gegessen. Was willst du noch reden? Was willst du denn noch reden, Mensch? Ja, das Problem ist, ich will man antworten oder was mich immer wieder so quält. Diese Kalten, ach, was ist denn das? Das ist doch, denkst du dadurch, durch dieses immer wieder Bohren und Bohren und Bohren, wirst du nochmal eine neue Liebe erwecken bei einem anderen Menschen oder bei diesem Mädchen? Niemals. Die Sache ist tot. Die Sache ist gelaufen, Kai. Aber ich komme damit klar. Das ist jetzt dein Problem, so wie es wie alle Menschen, die verlassen worden sind, letztendlich damit erstmal klarkommen müssen. Aber du kämpfst da gegen Windmühlen, was du im Moment da tust. Ja. Und rennst mit dem Kopf immer wieder gegen die Wand und kapierst nicht, dass da eine dicke Wand ist. Ja, ich versuch's aber immer wieder, meinen Kopf fest. Ja, dann musst du das auch immer und immer wieder machen, bis du irgendwann so fertig bist und so durch den Wind, dass du es dann endgültig kapierst. Ja, das bin ich schon. Ja, es ist eine Frage auch der Disziplin, der Eigendisziplin mit sich selbst. Aber die Disziplin, genau, oder der Stolz, der lässt es ja nicht zu. Der lässt mich immer wieder dagegenrennen. Ich kenne das. Du machst dich doch, was heißt der Stolz? Du machst dich doch jetzt noch lächerlicher, als du schon bist, durch die ganzen Aktionen. Wenn du stolz wärst, würdest du sagen, okay, das tut mir jetzt verdammt weh alles. Ja, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss, jetzt schweige ich. Ich habe auch schon versucht, neu anzufangen, habe zurzeit eine laufende Beziehung, aber sie kommt nicht an mich ran. Nee, natürlich nicht, weil du dich vermutlich gar nicht öffnen kannst für eine andere Beziehung. Da musst du auch nicht zum Psychologen übrigens laufen mit so einer Geschichte. Das haben wir alle 100.000 Mal alle durchlebt. Ja, aber ich hatte ein paar kritische Ausnahmefälle und deswegen musste ich. Gut, das will ich nicht beurteilen. Ich meinte jetzt nur bezogen auf diese Liebesgeschichte. Also da gibt es gar nichts zu sprechen. Da hilft nur bittere Enthaltsamkeit. Nämlich indem du gar nichts mehr machst. Gar nichts mehr. Ja, aber das Problem ist... Nee, kein Aber. Nein, kein Aber und kein Problem. Nichts mehr tun. Gar nichts mehr machen. Ja, und was ist, wenn sie immer wieder Kontakt aufnimmt? Sie meldet sich ab und zu. Du hast gerade zu mir gesagt, dass von ihr keine Initiative ausgeht. Nein, also keine Initiative, was die Liebesbasis betrifft. Also sie gut, dann in der Freundschaft, sag ich mal. Nee, dann geht das eben auch nicht. Das geht auch nicht. Das hält man da nicht aus in deiner Situation. Da darf man überhaupt gar keinen Kontakt haben. Total abbrechen? Finde ich, ja, absolut, ja. Ja, aber... Sonst quälst du dich und quälst dich und quälst dich und es geht immer wieder von vorne los und immer wieder von vorne. Und du wirst völlig bescheuert dabei. Ja, und das ist eine Chance, da wäre, glaubst du nicht mehr? So wie sich das anhört, ist die Chance gleich null. Aber wenn sie schon ankommt und will eine Freundschaftsbasis? Du willst doch keine Freundschaft mit dem Mädchen, du willst doch eine Liebe. Ja, Freundschaft, vielleicht könnt ihr wieder draus werden. Nee, wenn, dann lässt du dich nur auf die Freundschaft ein, weil du berechnet darauf hinguckst, da könnte ja wieder was raus werden. Genau. Nein, da wird nichts raus. Es wird nichts raus. Wird nicht. Bin ich sicher, ja. Ja. Also, lieber Kai, mehr kann ich ja nicht sagen. Okay. Alles Gute. Also, tschüss. Ja, trotzdem vielen Dank. Ja, bitteschön, tschüss. Maria, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo? Hallo Maria. Hallo. Du bist dran, wir sind dran. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema. Also ich arbeite für eine Erotik- und Flirtline. Und ich weiß nicht, wie ich das meinem Umfeld mitteilen soll, besonders meinem Freund. Wie lange arbeitest du schon auf dieser... Seit 3 Monaten. Seit 3 Monate. Mit deinem Freund bist du wie lange zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Wieso kam es dazu, dass du diese Arbeit angenommen hast? Also ich bin Studentin und ich habe ziemlich viel zu tun. Und ich habe einfach keine Zeit für einen anderen Job. Also bei dem Job habe ich freie Zeiteinteilung und kann mir das alles aussuchen. Machst du es von zu Hause aus? Genau. Ja. Genau. Und ich hatte zur gleichen Zeit eben ein anderes Angebot. Da hätte ich eben für 4 Euro gearbeitet. Und das hätte ich nie im Leben geschafft, um eben dadurch meinen Lebensunterhalt weiter zu verdienen. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Oder in der Nacht arbeitest du? Also ich arbeite im Monat vielleicht 25, 30 Stunden, mehr nicht. Ja. Und wie viel Geld kommt dabei rum? Immer zwischen 200 und 300 Euro. 200, 300 Euro. Mhm. Ja. Und das ist, also auf so einer Line, auf so einer Leitung zu arbeiten, das kann ja vielfältig sein, was man da macht. Geht es so weit, dass du da auch so knallharten Telefonsex mit Männern machst? Selten, aber es passiert schon mal. Das passiert auch? Ja, also das ist, wenn es eben später wird, dann wollen die meisten das nur noch. Mhm. Und ansonsten, was machst du mit den Männern am Telefon? Ich unterhalte mich mit denen und... Ja, die denken, sie verabreden sich mit mir. Aber du verabredest dich nicht mit denen? Nein. Du verarschst die dann eigentlich, letztendlich? Ja. Ja. Ja. Was heißt das genau? Du sagst, du wirst dich irgendwann mit denen verabreden und hältst sie so lange? Ich verabrede mich mit keinem. Ich lasse mir nur Telefonnummern geben und dann war es das. Mhm. Also ich würde mich nie mit jemandem verabreden. Nee, aber du machst denen so die Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann passieren könnte. Genau. Mhm. Genau. Und hältst die so lange wie möglich in dieser Leitung? Ja, wenn sie mir leid tun, dann versuche ich das so schnell wie möglich abzuwimmeln. Ja, und das lange in der Leitung halten bedeutet halt Gewinn für die Firma, ne, für die du arbeitest. Ja, für mich auch. Und für dich auch, genau, ja. Weil du prozentual daran beteiligt bist. Genau. Mhm. Ist das nicht ganz merkwürdig gewesen, dann zum ersten Mal da mit einem wildfremden Mann Telefonsex zu machen? Ja, war schon merkwürdig. Mhm. Aber so, also es ist jetzt nicht so schlimm. Also für mich ist es jetzt nicht so schlimm. Mhm. Dann tut man eben da ein bisschen rum. Also ich meine, ich rauche nebenbei meine Zigarette oder trinke was oder was weiß ich. Und oder bügelst deine Ja, deine ich kann nicht bügeln. aber so in dem Dreh und das, also so ist es nicht weiter schlimm. Das erste Mal war schon komisch, aber so, es ist nicht viel. Also ich unterhalte mich mehr. Mhm. Wer weiß überhaupt jetzt davon? Schon bisher? Niemand. Niemand? Niemand, nein. Ja. Niemand. Und dein Freund, mit dem du 3 Jahre zusammen bist, fällt wahrscheinlich aus allen Wolken, ne? wenn er das erfährt. Ich denke mal schon. So. Könnte es sein, dass er heute Abend vielleicht sogar hier zuschaut oder zuhört? Das glaube ich nicht, der ist unterwegs. Ja, was wäre seine Reaktion, wenn du es ihm sagst? Du kennst ihn recht gut, du kannst es abschätzen. Ja, ich denke mal, dass er erstmal total schockiert wäre, weil er das von mir nicht erwartet. Mhm. Und also vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich ihm das erkläre, wie das dazu gekommen ist, vielleicht wäre er verständnisvoll, aber dadurch, dass ich das schon so lange geheim halte, das ist ja wieder so eine Sache. Mhm. Das weiß man ja dann nicht. Könntest du dir vorstellen, dass er dich vor die Alternative stellt? Entweder hörst du das auf, mach es für unsere Beziehung, hör auf, oder wenn du es weitermachst, dann gehe ich. Also ich könnte es mir vorstellen, aber ich müsste aus meiner Wohnung ausziehen, also ich müsste alles aufgeben im Prinzip. Mhm. Mir ist es gar nicht eingängig, dass du, was studierst du? Das ist ja noch lustiger, Philosophie. Philosophie und Germanistik. Ja, das habe ich auch gemacht und da hat man auch genügend Zeit, andere Jobs nebenher zu machen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass du dann nur nachts dann diesen Telefonsexdienst machen musst. Ich habe wirklich keine Zeit. Ich habe alles versucht. Also mein Stundenplan ist total voll. Wirklich. Ich kann es wirklich nicht glauben. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein sehr kompliziertes Doppelstudium oder irgend sowas. Aber Germanistik-Philosophie ist nur wirklich nicht ein so sehr arbeitsintensives Fach. Das sind nicht so arbeitsintensive Fächer. In welchem Semester bist du? Im vierten. Im vierten auch noch? Ja. Ach Mann. Also nee. Das glaube ich dir nicht. Dass du so zu bist, dass du keinen anderen Job... Was meinst du, dass ich Jobs damals nebenher gemacht habe? Es hat auch funktioniert. Also ich bin zu, weil ich ein halbes Semester krank war und das alles aufhole. Ja, und das funktioniert trotzdem, alles. Trotzdem. Dann machst du halt ein Semester länger, wenn es also kompliziert ist. Da muss man doch nicht so einen Job machen und seine Liebesbeziehung gefährden, Mann. Liebst du denn deinen Freund noch immer sehr? Ja. Sehr? Ja. Nach 3 Jahren immer noch sehr? Ja, und dann tust du dem sowas an, wo du weißt, dass er höchstwahrscheinlich damit so große Schwierigkeiten hat. Ja, ich weiß es nicht. Und du musst ihm das so schnell wie möglich sagen, spätestens jetzt nach unserem Gespräch hier. Wer weiß, wer das Gespräch alles gehört hat. Vielleicht Freunde von ihm, die dich wiederum auch kennen und irgendwie sickert es zu ihm hin. Wie schrecklich, wenn er das noch von jemand anderem erfährt dann. Hm. Aber ich interpretiere ja auch deinen Anruf so, dass du dich heute hier bei mir gemeldet hast, dass du schon in einer großen Zwangssituation bist, in einer Zwickmühle steckst. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Also es muss raus. Also Maria, du musst den bitteren Weg gehen und es deinem Freund beichten. Ja. Wärst du denn wiederum bereit, wenn du merkst, es ist ganz ernst und er sagt, entweder der Job oder ich, dass du auf den Job verzichtest? Wenn er mir dabei hilft, dass ich das alles so packe mit meiner Finanzierung. Mhm. Es ist nicht ganz einfach. Ich krieg wenig BAföG, wenig von meinen Eltern und den Rest muss ich mir dazu verdienen. Ja. Wie tausend andere Studenten auch. Genau. Ja, aber die machen dann auch nicht sowas. Also das ist mir immer noch ein Rätsel, muss ich ja ganz ehrlich sagen, dass das nicht anders zu finanzieren geht, nicht mit irgendwelchen anderen Jobs. Ich komme aus einer kleinen Stadt und das ist wirklich schwierig. Also ich hab alles gemacht. Wo studierst du denn, in welcher Stadt? Du studierst vermutlich in einer größeren Stadt, oder wie? Nee, also... Ach, du studierst auch in einer kleinen Stadt. Ja, und das ist eben, ich habe alles gemacht, also am Fließband und keine Callcenter und kein, also ich habe wirklich fast alles gemacht und... Maria, ich muss jetzt ganz brutal unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich habe dir meine Meinung gesagt, sprich auf jeden Fall mit deinem Freund und seht dann zu, dass ihr auf jeden Fall eure Beziehung rettet. Ja. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Morgen heißt das Thema, das mache ich nur heimlich, in der Technik Markus Liebetanz, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Das war seine letzte Sendung heute hier bei Domian. Vielen Dank, Markus. Wir sehen und hören uns morgen wieder, 1 Uhr als live für der 14.